Akteon von Friedrich von Schiller. Wacht, deine Frau soll dich betrügen, ein anderer soll in ihren Armen liegen und Hörner dir hervor zum Kopfe blühen. Entsetzlich, mich im Bad zu überraschen, die Schande kann kein Ätherbad verwaschen und mir nichts, dir nichts, fort zu fliehen.